Kundgabe 7162. Empfangen am 8.7.1958. Jegliches Geschehen soll der Seele zur Vollendung dienen. Jedes Geschehen hat seinen Zweck und seine Begründung, weil alles vom Willen Gottes abhängig ist und darum auch alles von seiner Weisheit bedacht ist und von seiner Liebe so gefügt wird, wie es gut ist für die Seele des Menschen. Immer nur ist die Wirkung auf die Seele das Ausschlaggebende, die zwar auch negativ sein kann, weil der Wille des Menschen es bestimmt, die aber stets auch positiv möglich ist. Oft muss der Körper wohl Leid oder auch Unpässlichkeiten aller Art auf sich nehmen. Doch so wie nur die Seele einen Fortschritt in ihrer geistigen Entwicklung erzielt, sind jene Leiden unbedeutend, denn sie sind immer nur zeitbedingt, während die Seele den unreifen Zustand Ewigkeiten hindurch behalten kann, was ihr unsägliche Qualen im geistigen Reich bereitet. Immer soll sich der Mensch dessen bewusst sein, dass Gottes Liebe, Weisheit und Macht sein Lebensschicksal bestimmen, dass nichts willkürlich über einen Menschen kommt, dass nichts Zufall ist, dass immer ein gütiger, treu sorgender Vater seinem Kind, das sich verirrt hat, helfen will, zu ihm zurückzufinden. Und immer soll der Mensch darum zu Gott als seinem Vater rufen und ihm dadurch zu erkennen geben, dass es zu ihm zurückkommen will. Immer soll er ergeben sich in den Willen Gottes fügen, auch wenn ihm ein Kreuz auferlegt wird, das ihm fast untragbar scheint, denn einer gesellt sich ihm als Kreuzträger zur Seite, wenn er nur darum gebeten wird. Doch was der menschliche Körper abträgt in diesem Leben, das wird die Seele einst dankbar erkennen, wenn sie lauter und klar den Körper verlassen kann, um einzugehen in das jenseitige Reich. Denn obgleich die göttliche Liebe einem jeden Geschöpf Leid ersparen möchte, ist solches doch nicht zu umgehen, denn der Mensch gedenket auf Erde nicht so sehr seiner Seele, um alles zu tun, sie von ihren Schlacken zu befreien. Und darum müssen Hilfsmittel angewendet werden, die oft schmerzhaft sind, aber doch Erfolg verheißen. Doch die Gewissheit, dass über allem Gottes Wille steht, der in sich die Liebe ist, sollte euch Menschen alles leichter ertragen lassen und euch auch ein Trost sein, dass ihr niemals euch selbst überlassen seid, dass immer einer ist, der um euer geistiges Ausreifen, um euer geistiges Wohl bedacht ist. Und dieser eine wird es nie zulassen, dass etwas grund- und zwecklos über euch kommt. Denn seine Liebe, Weisheit und Macht ist unbegrenzt. Und immer wird seine Liebe und Weisheit bestimmend sein, wenn sein Wille und seine Macht sich äußern. Darum kann jede Minute für euch von Nutzen sein. Ihr könnet geistigen Erfolg ziehen aus jedem Erleben, aus allem Geschehen, aus jedem körperlichen Ungemach, das euch betrifft. Denn so wie ihr es betrachten lernet als ein Hilfsmittel zum Ausreifen eurer Seelen, werdet ihr auch alles tun, um nur der Seele zur Reife zu verhelfen, und bald wird auch euer Kreuz von euch genommen werden, denn es drückt euch nur so lange, bis es seinen Zweck erfüllt hat. Wollet ihr aber gänzlich ohne Leid durch das Erdenleben gehen, so müsstet ihr auch pur Liebe sein. Und das werden nur wenige Menschen erreichen, dass ihre Seelen sich durch die Liebe entschlacken. Zumeist werden sie das Leid als Hilfsmittel benötigen, weil die Zeit ihres Erdenwandels nur kurz ist und doch der Seele die höchstmöglichste Vollendung bringen soll. Darum segnet auch das Leid. Ergebet euch darein und danket eurem himmlischen Vater, dass seine Liebe euch gilt, die nur immer euer Bestes will. Amen.